du schon den neuen Tag. Es ist alles gleich, wie das Kind auch heißen mag. Und der Mond spiegelt sich.